www.dildoking.de. Jetzt online gehen. Über 5000 Sexartikel zu geilen Preisen. We'll be right back. auch ein weiterer Track aus unserem bevorstehenden, sagt man das so, bevorstehenden Album, kann man sagen, oder? Ich bin nicht am Mikrofon. Ja, aber ich glaube bevorstehenden Album oder ja, doch. Auf jeden Fall ein Track aus unserem Album. Ich habe noch eine E-Mail. Gute Bub, ist ja unbeschreiblich fett, was ihr zweiter Mal wieder aus den Speakern schickt. Macht richtig Laune und das Bier und die Chips schmecken doppelt so gut. Kann's kaum noch abwarten, bis ihr euer Album, bis ich euer Album das erste Mal im Finish hören kann. Liebe Grüße noch an Tienchen, dann Baba, den Marcel, die Franzi, die Virgie, den Yves, den Steffen und alle Anverwandten. Liebe Grüße noch an den Yves aus der Schweiz. Wer hat's erfunden? Den sehen wir auch bald in Rohstofflager in Zürich. Da freue ich mich auch wahnsinnig drauf. Gute 15 Minuten haben wir noch. Hardliner für diese Woche. Ja, und als Gast heute Erik Sneo dabei.